Hallo und herzlich willkommen zu Achtelfinale. Der ultimative Showdown. 16 Dinge, Personen, Sachen treten gegeneinander an. Erlebt mit, wie in diesem ultimativen Showdown es nur einen Sieger geben kann. Und nun geht es los. Gefällt euch dieses Format? Dann schreibt uns. Wir sind schon gespannt, was ihr davon denkt. Und nun, viel Spaß! Achtelfinale! So, und es geht weiter mit unserem bereits angefangenen, ja, ich sag jetzt mal, ersten richtigen Folge von Achtelfinale. Wenn ihr die letzte noch nicht gehört habt, ich lese nochmal kurz vor, wer jetzt hier aufeinander prallt. Aber zuvor bekomme ich von Jürgen wieder eine Zahl zwischen 1 und 26. Denn das bedeutet die Kategorie, um die sich die beiden, die ich jetzt gleich verlesen werde, streiten dürfen. Die liebe Vanessa hat aber tatsächlich, nachdem wir mit der Achterrasse 3A-Folgen aufgenommen haben, uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir irgendwie jeweils am Beginn der neuen Folge nicht wirklich erklärt haben, dass wir Menschen aus der Achterrasse dabei haben. Und ähnliches Problem haben wir jetzt auch wieder. Also, soll ich vielleicht kurz erklären, was wir hier tun für diejenigen, die zum ersten Mal einschalten? Sehr gut. Wir machen ein K.O.-System, deswegen heißt das Ding Achtelfinale. Und diesmal ist die Liste aus der Serie Unsere Besten, die großen Deutschen und zusätzlich noch die größten deutschen, die größten deutschsprachigen Filmstars in einer Produktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks produziert, habe ich mir die rausgesucht und die treten gerade gegeneinander an in mehr oder minder sinnvollen Kategorien. Ja. Jürgen, dann gib mir eine Nummer. Gib mir eine Nummer, 25. Die 25. Wer von beiden Personen, wer wohl besser darin, einer kranken Katze eine Tablette zu verabreichen? Da haben wir Heinz Erhardt gegen Johann Wolfgang von Goethe. Ich sag Johann Wolfgang von Goethe, weil ich würde nämlich 1000 Euro zahlen, um das zu sehen, wie einfach dieser ehrwürdige Johann Wolfgang von Goethe einer Katze eine Tablette gibt, was in der damaligen Zeit wahrscheinlich undenkbar war, weil ein gemeines Katzenleben damals sicherlich noch nicht so viel wert war. Also allein sein blödes Gesicht, dass er jetzt quasi als Pseudo-Adeliger quasi einer Katze eine Tablette verabreichen soll, ist mir allein den Eintritt schon wert. Also ich würde dann den 1000 Euro nehmen, ihn scheitern sehen und dann mit ansehen, wie Heinz Erhardt der Katze ein sehr gewitztes Gedicht über das Dasein einer Katze und einer Maus und einem Hund und dieser Hackordnung und dem Sinn des Lebens von Jagen und Gejagtwerden erzählt. So lange, bis die Katze entweder vor Lachen das Maul aufreißt oder ermüdet einschläft. Und dann ist das in beiden Fällen ist mit der Tablette dann ganz einfach. Und ihr habt es mir, finde ich, sehr einfach gemacht, denn ihr habt für mich gesehen, eigentlich beide dahin argumentiert, dass es Heinz Erhardt besser gelingt. Weil wenn Johann Wolfgang von Goethe sich dermaßen blöde anstellt, dann scheint ja hier Heinz Erhardt zu gewinnen. Und damit kommt Heinz Erhardt eine Runde weiter. Dominik, deine Nummer bitte. Was war das Maximum, was es gab? 27? Die 26. Haben wir die 26 schon? Noch nicht. Dann bitte. Wer wäre wohl besser darin, eine oben ohne Bar auf St. Pauli zu leiten? Romy Schneider oder Johann Sebastian Bach? Bach. Romy Schneider Bach. Als absolutes Schönheitsideal und sexueller Traum vieler Männer und sicherlich auch einiger Frauen wäre tatsächlich das perfekte, in Anführungszeichen, Aushängeschild für dieses Etablissement. Ja, aber ein Aushängeschild ist nicht das gleiche wie jemand, der versucht, so einen Laden zu führen. Und wir müssen uns zumindest mal noch drüber unterhalten, in welchem Alter, in welcher Zeit wir das spielen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, das Zeitfenster, in dem Frauen oben ohne eine gute Figur machen, ist doch jetzt auch nicht. Ja, jetzt alles, was ich jetzt sagen könnte, wird, glaube ich, könnte negativ ausgelegt werden. Disqualified. Dafür sollten Männer sich überhaupt nicht oben ohne zeigen. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich weigere mich, eine Antwort einzuloggen. Um es kurz zu machen, ich weigere mich. Gut, dann werfe ich jetzt einfach eine Münze, wer gewinnt. Und es ist Johann Sebastian Bach. Das war einfach. Hast du ernsthaft eine Münze geworfen, wo ich eine vernünftige Argumentation hatte und der Jürgen gar nichts? Ja, ich will mich jetzt hier nicht in irgendwelche Nesseln setzen. Von daher, Dominik, du darfst mir einfach die nächste Nummer geben. Ich würde jetzt gerne einen Korb geben. Was ist denn ein Zahlencode für eine Absage? Ich gebe dir die 0. Gibt es die 0? Nein. Dann die 1. Die hatten wir schon. Dann die 2. Welche Person wäre wohl besser darin, einen Foodtruck zu leiten? Und was gibt es dort? Es treten an Karl Marx gegen Willy Brandt. Naja, also Brand und Feuer und Grill und Brandteig, tut sich ein Raum an Möglichkeiten auf, den ich bei Marx einfach in der Fülle und in dem nicht sehe. Und ja, ich denke schon wieder eher wie ein Werbetexter, aber es tut mir leid, so bin ich einfach. Marx gewinnt aus dem einfachen Grund, weil er mehr Freunde hat, die ihn in der Anfangszeit unterstützen. Und was gibt es bei ihm? Irgendwas, was die Menschheit vereint. Ich weiß, was es bei ihm gibt. Panda-Ragu, weil so ein weißer Panda ist nämlich Asian, schwarz, weiß und... Nee, jetzt muss ich dem Dominik zur Seite springen und sagen, es gibt Marxipan. Ein Foodtruck. Und damit geht der Punkt an Karl Marx und er setzt sich eine Runde durch, denn der Witz ist so blöde, da hoffe ich nur, dass Jürgen mir möglichst schnell eine Nummer gibt. Der ist gar nicht blöde, Marxipan, ey, das wäre ein fantastisches Konzept. Ich guck mal, ob die Domain noch frei ist. Drei. Die 3 hatten wir schon, das war das Cameo im Tatort. 4. Die 4 hatten wir schon, das war das Wrestling-Match. Wer wird der bessere Stargast in einer Ach-Folge? Entweder Inge Meisel oder Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, weil er und seine Familie schon bisweilen Thema waren, weil er das garantiert mega witzig fände, dass er hier Jahrhunderte später quasi Teil einer für ihn schier unglaublichen Kommunikation ist. Und ich denke, das wäre wesentlich spektakulärer als die Frau Meisel. Also ich habe das Gefühl, als wäre Bismarck schon 18 Mal bei uns zu Gast gewesen und schon allein deswegen würde ich auf Meisel zu Meisel tendieren. Noch dazu stelle ich es mir sehr unterhaltsam vor, wenn sie in einen Podcast eingeladen würde und dann auf jemanden trifft, der überhaupt keine Ahnung hat, wer sie ist. Das stelle ich mir sehr unterhaltsam vor und darauf freue ich mich. Das ist ein schwaches Argument, aber eines, das mir gut gefällt, denn mit Unwissenheit arbeiten ist ja Teil unseres Konzeptes. Und damit kommen wir in die nächste Runde. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Personen, die gegeneinander antreten. Und Dominik, du darfst mir wieder eine Nummer geben. Ja, aber spätestens jetzt ist es wirklich so weit, dass ich keine Ahnung mehr habe, welche Nummern schon genannt wurden. Also nimm doch einfach eine. Welche ist denn diese eine? Du machst jetzt mal deinen Finger hin und her und ich sag Stopp, okay? Okay. Okay, also, stopp. Wer hätte auf Instagram wohl mehr Follower und welchen Inhalt gäbe es da zu sehen? Es treten an Heinz Erhardt gegen Johann Sebastian Bach. Ich lasse dem Jürgen mal den Vortritt in dem Fall, weil ich ja oftmals jetzt schon direkt reingesprungen bin. Ja, das hat mir aber immer die Chance gegeben, zumindest mal kurz über ein triftiges Argument nachzudenken. Dann also, würde ich tatsächlich anfangen. Naja, keine Ahnung, würde ich es dir lieber. Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen, mein Lieber. Also es ist tatsächlich, haben beide die Herausforderung, dass wir hier so einen gewissen Medienbruch haben. Instagram als visuelles Medium ist für einen Musiker genauso ungeeignet wie für einen Dichter. Weil Heinz Erhardt aber jemand ist, der sich auf alle Formate sehr, sehr individuell einstellt. Also der hat Fernsehen gemacht, der hat Bühne gemacht, der hat Hörspiel gemacht, der hat alles gemacht. Der würde tatsächlich auch Instagram zum Laufen kriegen und ich glaube, Bach käme nicht aus seiner Rolle raus. Würde nicht funktionieren. So. Also, Tatsächlich ist es ja so, dass du bei Instagram, alter Sack, der du bist, primär an normale Posts denkst. Aber was ja Instagram vor allen Dingen auch groß gemacht hat, sind ja Stories. Und wenn ich zu bedenken gebe, dass Spotify man wirklich statistisch nachsehen kann, dass die Musik-Singles in den letzten Jahrzehnten immer kürzer wurden, um quasi perfekt in eine Story reinzupassen, die zeitlich begrenzt ist, ist es... Nein, also der durchschnittliche Song ist quasi kürzer geworden und der Refrain ist so angepasst worden, dass es genau in der Zeitperiode einer Story auf Instagram reinpasst. Weil nämlich sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Es ist tatsächlich die Wahrheit, da gibt es auch nichts zu diskutieren, dass das so ist. Und daher ist Johannes, so ist es, so ist es. Das sind immer die besten Solange Diskussionen. Solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Ich habe gerade die Füße auf meinem Tisch, wenn du es genau wissen willst, ja. Nein, aber tatsächlich ist dann Bach sehr, sehr wohl deutlich geeigneter für Instagram. Weil der ja Musik gemacht hat, die man perfekt teilen könnte. Ja, jetzt bin ich noch gar nicht mal bei dem Argument angekommen, dass Instagram die Stories groß gemacht hat. Ich glaube, das ist ein Feature, das sehr, sehr spät erst dazu kam. Aber ich will dich ja jetzt nicht komplett hier aus deinem, weißt schon. Ich finde das Argument mit der Teilbarkeit auf Instagram sehr, sehr gut, möchte aber zu bedenken geben, dass die Werke von Bach tendenziell sehr lang sind, genau für dieses Format. Und von daher entscheide ich mich an der Stelle für Heinz Erhardt. Es treten in der nächsten Kategorie gegeneinander an. Jürgen, sag uns eine Nummer. Es ist doch gar nichts mehr übrig. Doch, doch, da ist jede Menge übrig. 22. Die 22. Wer würde den nächsten ESC für Deutschland wohl gewinnen und mit welchem Song oder vielleicht Titel oder Werk? Es treten gegeneinander an Karl Marx gegen Inge Meisel. Also Marx würde in den harten kommunistischen Rap droppen und das würde tatsächlich diesen ganzen ESC mal ordentlich aufmischen und ich denke, da würde er gerade jetzt, also der ESC ist ja auch moderner geworden und er wäre, glaube ich, jetzt bereit für sowas. Ja, ich glaube, er würde da ganz groß rauskommen. Inge Meisel dagegen wäre definitiv, ich sehe Inge Meisel, wie sie quasi am Vorabend ihres Lebens noch ein letztes melancholisches Lied für die Deutschen singt und damit nicht nur die BRD, aber auch ganz Europa begeistert und zeigt, dass Deutschland auch eine verletzliche Seite hat. Oh, das finde ich sehr, sehr, sehr, sehr schön. Und deswegen gewinnt der Jürgen. Jetzt würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass wir ein Publikum hätten, das wir an der Stelle abstimmen lassen können. Denn ich finde einfach beide Seiten wahnsinnig, wahnsinnig schön argumentativ von dir, sehr emotional. Karl Marx als kommunistischer Rapper ist natürlich auch einfach eine wahnsinnig schöne Vorstellung. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn ich jetzt innerhalb der nächsten 20 Sekunden ein Rap Battles of History mit Karl Marx finde, dann gewinnt Karl Marx, wenn ja, das wirst du finden. Inge Meisel. Natürlich, das gibt's ja auch. Ich würde auch tatsächlich zu Karl Marx tendieren, einfach weil ich die Vorstellung wahnsinnig schön finde. Und gegen Adam Smith, Epic Rap Battle. Ja, bevor wir in das große Finale kommen, kommen wir noch in das kleine Finale, wo wir ausmachen, wer Platz 3 bestreiten darf. Dominik, gib mir eine Nummer. Du darfst wieder mit dem Finger. Sekunde. Oh, stopp, okay. Dann tue ich das, ja. Oh, stopp. Wer wäre wohl von beiden der bessere Nachfolger für Bob Ross, also den Zeichner, der nachts immer ganz, ganz ruhig redend Bilder malt? Es treten dabei gegeneinander an, im kleinen Finale, Johann Sebastian Bach gegen Inge Meisel. Also ich glaube, Bach ist die offensichtliche Antwort, weil auch da mag langweilig sein, aber es ist schlicht die Wahrheit, seine Musik halt hervorragend im Hintergrund zu spielen wäre und gleichzeitig inspirierend ist und man da wunderschöne Gemälde zaubern kann. Ja, ich wäre auch für Bach, aber aus einem anderen Grund. Ich sehe einfach die Show vor mir, die nachdem Bob Ross die Leute so ein bisschen so langsam so wegdösen und weg. Ich meine, da haben ja auch viele gekifft und so, dann um das anzugucken, ne? Und die so langsam so ein bisschen so wegdösen. Und dann kommt eine Show, die heißt Wach mit Bach. Und er lässt einfach seinen kreativen Wahnsinn freien Lauf zusammen mit knüllelauter Geigenmusik aus der Hölle. Also das kann ich mir sehr gut, das habe ich direkt vor Augen. Und er malt nebenher. Oh, großartig. Knülle laut ist natürlich auch ein geiles Adjektiv, muss ich mal neidlos anerkennen. Oh. Sehr schön. Na, dann brauchen wir nicht mehr diskutieren. Dann kommt Herr Bach auf die verdiente Nummer 3. Und im absoluten Finale treten gegeneinander an. Ja, aber in welcher Kategorie? Jürgen, du darfst einfach Stopp sagen. Stopp. Wer wäre wohl der bessere Walking Act auf einem Heavy Metal Festival? Was ist ein Walking Act? Also ein Walking Act ist etwas, was, wenn du umherschreitest, also zum Beispiel in einer Kostümierung oder auch Band oder ähnlichem, das okay. heißt, du bewegst dich rum und mischst dich unter die Leute gegebenenfalls. Mhm. Und genau. Habe ich noch nie gehört. Tatsächlich. Okay. Ja, also kann gern also ein Beispiel wäre ein Pantomime in einer Fußgängerzone. Das ist oft Theaterspiel, das kann aber auch Artistik sein, das kann Improv sein, aber eben in normalerweise einem Nicht-Bühnen-Setting, sondern eben sowas wie eine Fußgängerzone oder sowas. Wollte gerade fragen, okay. steht er dann da mit auf der Bühne oder ist er dann eher so im Vorraum, wo man das Bier holt und die Becher zu? Ja, oder vielleicht auch unter den Zuschauern, das dürft ihr selber entscheiden und verargumentieren. Es treten hier nämlich gegeneinander an, in dem letzten Finale Heinz Erhardt gegen Karl Marx. Was für ein Finale. Ja, also das ist mir jetzt fast so leicht. Heinz Erhardt ist ziemlich offensichtlich, weil Heinz Erhardt halt einfach jemand ist, der Menschen begeistert hat und der halt wirklich entertaint. Und ich frage mich ernsthaft, wie Jürgen es schaffen will, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich sage, es ist fast zu leicht, weil Heinz Erhardt auch fantastisch außerhalb seiner eigentlichen Rollen performt. Der kann auch, ohne auch nur ein Wort zu sagen, und das wäre ja in einem sehr lauten Konzert als Act, der da vielleicht nur irgendwie mal vorbeiläuft, ganz gut, wenn er nicht jetzt irgendwie Gedichte vorlesen würde. Aber der ist einfach schon saukomisch, wenn du ihn nur anguckst, ja. Wenn du so diese Haarsträhne über seiner Platte oben schon allein siehst und wie er verschwitzt durch seine Brillengläser guckt. Also Heinz Erhardt ist einfach saulustig, auch ohne, dass er was sagt. Und wenn er was sagt, ist er noch lustiger. Von daher ist es eigentlich relativ klar. Auf der anderen Seite ist es ja, ein Heavy-Metal-Konzert ist ja eine ernste Angelegenheit, ne? Und es ist jetzt ja nicht so, dass die Leute da hingehen, um was zu lachen zu haben, sondern eher um irgendwie Ziegenblut zu trinken. Und ich glaube, in so einem Setting könnte ich mir den Karl Marx so im Hintergrund als den Schlechter, der hier so ein paar jungfräuliche Hühner den Kopf abbeißt, könnte okay, mir jetzt wird's deutlich echt deutlich besser vorstellen als Heinz Erhardt und das war jetzt mein Pitch für Karl Marx. Philipp, du kannst jetzt schon für Marx stimmen, aber dann kriegen wir echt Probleme. Das ist richtig, ich entscheide mich für Jürgens Favorit Heinz Erhardt. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir die Abstimmung in Zukunft, die letzte Abstimmung dem Publikum überließen? Ich finde es schön, alle nice. Der Entscheidungen dem Publikum zu überlassen und das entweder live zu streamen oder aber noch besser, das tatsächlich vor Menschen zu machen. Ja, das wäre auch mal was, aber jetzt mal so für kurzfristig wäre das ja eine interessante, ich würde nämlich auch gerne dann mal andere Argumentationen hören von Leuten, die länger als 2 Sekunden haben, um da mal drüber nachzudenken. Ja, Nachdenken wird überbewertet. Nicht überbewertet ist aber dieses Format, das hier jetzt zu Ende geht, unser großer Sieger hier, Heinz Erhardt, auf Platz 2 Karl Marx und auf Platz 3 Johann Sebastian Bach in der Würdenmischung unserer Besten, die größten Deutschen, aber auch die größten deutschsprachigen Filmstars. Aber so Karl Marx zusammen mit Rammstein auf der Bühne, also das würde schon passen eigentlich, ne? Würdest du deine Entscheidung nicht nochmal überdenken? Zusammen mit Rammstein auf der Bühne ist halt alles geil. Das würde ich wirklich sehr gern sehen. Das siehste. Da würde jetzt Heinz Erhardt. Meisel würde Rammstein auch gerne keine so gute Figur machen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das Argument zählt einfach für fast alle Leute aus der Liste. Ich würde auch gern Martin Luther mit Rammstein auf der Bühne sehen. Kann ich jetzt, dass ich jetzt Rammstein so abfeiere, aber einfach so. Ich feiere ja dieses, am meisten feiere ich ja von Rammstein dieses Video, wo Bayern das Summer Mia drüber gelegt ist. Das ist ja das beste Rammstein-Video, das ich überhaupt kenne. Ich bin sehr enttäuscht von Rammstein. Habe ich die Anekdote schon mal erzählt? Nein, haben sie deinen Eltern ein Liter Bier nicht gezahlt? Nee, und die schulden mir auch nicht 5 Euro. Ich war mit 17 oder 18 mal auf dem Rammstein-Konzert und da waren die noch gar nicht so groß. Also da haben die schon die Frankenhalle voll gemacht, aber die waren noch nicht so in Amerika irgendwie riesig und die waren noch nicht so richtig durchgestartet. Und da war das noch so aufregend, ja, und die crazy Typen, die sich irgendwie schminken und die krasse Sachen machen mit Feuer auf der Bühne. Und ich hatte gelesen, ich glaube, ich traue es mich fast nicht sagen, ich glaube in der Bravo, hatte ich gelesen, dass die bei ihren Konzerten den Keyboarder manchmal gegen eine Puppe austauschen und dann in die Luft jagen. Und ich habe mich so auf dieses Keyboarder-Sprengen gefreut und stand wirklich das ganze Konzert über in Anspannung irgendwie in der dritten Reihe und habe jetzt gleich und habe immer diesen Keyboarder fixiert. Nein. Und es ist nichts passiert. Und ich bin sehr enttäuscht von Rammstein. Ja. Was für ein tragisches Ende für die Folge. Rammstein-Anekdote. So viel Enttäuschung, oh je. Aber insgesamt gar nicht enttäuschend war dieses Format, Filippo. Vielen herzlichen Dank. Es ist wirklich wunderschön, euch im Streitgespräch zuzuhören. Also es ist wirklich für mich immer ein Glück, kann ich wirklich nur sagen. Was, wir haben gestritten? Ich glaube, du hast uns nie streiten sehen. Ja, halt so ein Wettstreit, nenne ich es jetzt mal. Pass mal auf, wenn wir das mal wieder in Person irgendwo machen, dann ölen wir uns ein und machen das handgreiflich. Okay. Okay, ich bringe, also wenn wir das tatsächlich vor Leuten machen und ich hoffe, das klappt mal, bringe ich Öl mit. Bis dann, hören wir uns. So denn, macht's gut und not vielen Dank sure fürs Zuhören. About that, not tschüss. Sure about that, not sure tschüss. About that. Und PS, ihr könnt gerne auf der Achterrasse weitere absurde Themen einreichen, aber bitte als Direktnachricht an mich, damit ich die hier schön bunkere in meinem kleinen Vorrat von skurrilen Diskussionsthemen. Tschüss. Tschüss.